WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Hörspiel. Wenn Sie sich an Ihre ersten Tanzerfahrungen in der Disco erinnern, wann auch immer das gewesen sein mag, dann fällt Ihnen wahrscheinlich deutlich mehr zur Musik ein oder zum Publikum als zum DJ, der damals die Platten aufgelegt hat. Und so war das nicht nur in den Dorfdiscos, so war das auch bis in die späten 90er Jahre in den Underground-Clubs dieser Welt. Es ging um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Feiern und wer da die Musik gespielt hat, das war allenfalls zweitrangig. Irgendwann hat sich dann aber was verändert auf der DJ-Kanzel. Die DJs sind immer mehr in den Vordergrund gerückt. Es wurde mit Blick in ihre Richtung getanzt. Und heute sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die DJs die Popstars sind, mit Millionen Fans und mit eigenem Privatjet. Wie das passieren konnte und welche Auswüchse der Personenkult mittlerweile genommen hat, das erfahren Sie in den nächsten knapp 50 Minuten. Gute Unterhaltung. Ich meine, DJs ist ja wie mit Köchen oder so. Wer hat Bock auf ein Gruppenfoto? Als ich angefangen habe, gab es wahrscheinlich auf jeder Schule einen Hobby-DJ, der die Schulpartys geschaltet hat. Come on, zeigt mir mal, was ihr habt. Alle Plakate nach oben. Profi-DJs waren damals noch halbseidene, koksabhängige, verkrachte Existenzen oder so. Kriegt ihr das hin? Es gibt halt den, der ein paar fettige Fritten irgendwie in eine Fritteuse reinschmeißt. Bis zu dem Typen, der halt irgendwie Food Art erfindet. Alle Hände nach oben natürlich auch. Im Zeitalter, wo da kein Skill mehr dahinter steht, da geht es jetzt wirklich nur darum, ich kann euch noch besser durchrocken als der Nächste. One, two, three, scream! DJ Killed the Popstar. Von Ina Plodroch und Simon Kampans. Dass dieser DJ zum Rockstar wurde. Oliver Kulecki, Techno- und House-DJ, seit 20 Jahren. Das hatte ganz, ganz lange Entwicklungen über Jahre oder über Jahrzehnte. Also wie der Name DJ schon sagt, war ein DJ am Anfang der Plattenjunge. Westbam, alias Maximilian quasi Lenz. So ein Billigersatz für eine Band. Seit Mitte der 1980er Jahre hinter den Plattentellern. Weil eine Band mit einem Drummer, einem Gitarristen, Bassisten, Sänger, Mikrofon und so, das war sehr teuer. Dann haben die Leute gesagt, ja, in unserem Ding, da legen wir einfach eine Platte auf, dann könnt ihr zur Platte tanzen. Ja, ich habe auch über das DJing angefangen, so mit 15, 16, Abi-Partys und so weiter. Felix Jähn. Aber habe dann halt auch gesehen, dass das nicht ausreicht und ich wollte halt auch den nächsten Schritt gehen. 1994 geboren, aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Wismar an der Ostsee. Und bin dann ja nach der Schule nach London gegangen für ein Jahr und habe da auch Musikproduktion und Komposition und Musikbusiness und so weiter studiert. In Anführungszeichen war so ein Jahres-Crashkurs sozusagen. Kurz danach sein erster Mega-Hit mit dem Remix von Cheerleader. Weltweit über 5 Millionen Mal verkauft. Platz 1 in Deutschland, 15 anderen Ländern und sogar Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts. Das hat seit 20 Jahren kein deutscher Künstler mehr geschafft. Und ein Jahr später dann noch ein Nummer 1-Hit in Deutschland, Ain't Nobody. Seitdem legt er weltweit auf. Im Sommer fast jedes Wochenende gefühlt. Also wir haben teilweise auch ein Wochenende, glaube ich, da machen wir Freitag und Samstag an beiden Tagen 2 Gigs. Und alles auch in verschiedenen Ländern. Also da fliegen wir auch zwischen Polen, Holland, Deutschland hin und her. Und müssen dann, da sind wir gerade noch am Ausloten, wie das überhaupt logistisch klappen kann. Da müssen wir wahrscheinlich einen kleinen Flieger chartern, damit das überhaupt hin und her geht zeitlich. Dieses Wochenende sind es auch wieder mehrere Gigs. Ja, ich habe ausgeschlafen irgendwie bis 10, halb elf oder so. Dann habe ich erstmal gefrühstückt, dann habe ich mich nochmal hingelegt, nochmal am Computer ein paar neue Lieder gecheckt, einmal kurz meine ganzen Social-Media-Kanäle durchgeguckt, Bild gepostet von gestern Abend. Also ganz entspannt, was man halt so macht. Im Hotel rumhängen, zum Festival fahren, Backstage rumhängen, 90 Minuten auflegen, 400 Kilometer Auto fahren, wieder eine Stunde auflegen. Ich bin fit, ehrlich gesagt, weil die Show gestern Abend recht früh war. Also ich war, glaube ich, um 10, 11 fertig. Da mussten wir noch ein paar Stunden fahren, aber ich war trotzdem um 2 im Bett. Und ich trinke ja keinen Alkohol, wenn ich unterwegs bin, sondern bleib beim Wasser und dann ist man um 10 oder 11 auch wieder frisch. Also alles gut. Natürlich, die DJ-Kanzel, die war hinten in der Ecke, das war nicht so das große Highlight. Der ist dann immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Es kam dann auch irgendwann ein Moment, wo dann Licht auf ihn gestrahlt wurde und wo angefangen haben, die Leute in seine Richtung zu tanzen. Dementsprechend hat man auch damals versucht, daraus so eine Ideologie zu machen. Damals, im Techno-Berlin der 90er Jahre. die war eigentlich übernommen von New Wave und Punk. Da war nämlich auch schon die Idee, dass wir sagen, wir wollen keine großen Stars mehr. Das war ja früher auch nicht so in den 70er, 80er Jahren, sondern da hat man zueinander getanzt. Was am Anfang bestimmt super obskur für die Leute war. Stand sich gegenüber beim Tanzen. Weil die waren es irgendwie gewöhnt, in einer Band zu tanzen. Dass sie alle in die Richtung des DJs gedreht haben, das kam dann auch erst so über die Jahrzehnte. Also ein DJ ist erstmal ein Musikselektor und eigentlich ein Vermittler zwischen Musikern und Publikum. Oh, hat sie an den Playzeiten was getan? 17 bis 18.30 Uhr. Wir machen mit Intro, würde ich sagen, weil vorne läuft alles ganz normal weiter. Gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Okay, alle kamen dabei schon. Ja, ja, alles mit dabei, Koffer direkt, damit wir danach von der Bühne direkt los können. Wir, das sind Felix Jehn, seine USB-Sticks, sein Tourmanager, der auch Felix heißt, und Niklas, sein Fotograf. Der ist eigentlich fast immer mit dabei und Felix ist heute als Tourmanager dabei. Und ja, heute sind wir zu dritt unterwegs und rocken das hier. Du machst die guten Fotos und die... Ich mache das ganze Video-Ding für Felix, so die Aftermovies. Wir sammeln viel Material und dann gucken wir halt, was wir dann im Endeffekt daraus zusammenstellen. Los Frequencies, Robin Schulz und so haben alle immer ihren Kameramann oder Fotografen mit, was auch immer dann halt, um halt immer schön den aktuellen Content natürlich dann auch direkt zu haben und posten zu können auf den Socials. Und hast dir gut überlegt, was du sagst. Ich habe dich gerade sowas von in den Dreck gezogen. Du bist das gar nicht gewohnt, oder? Hier so eine Interviewsituation. Normalerweise filmt er das immer nur, wie ich Interviews gebe. Hast du deine Kamera und so ready? Aber ich mache die erst bei der Stage ready, weil ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkommen und alles. Und ja, und hier sieht es auch ein bisschen kacke aus, vielleicht ja, so viel ist alles matschig hier. Ja. Also... Oliver Kolecki. Bevor das Thema überhaupt losgeht, muss ich sagen, dass dieser Begriff EDM unglaublich leidet. EDM, Electronic Dance Music. Diese harte, sehr kommerzielle, sehr laute und sehr eigentlich nur so voll auf die Fresse Peak Time die ganze Zeit Musik. 10, 15 Jahre lang hat elektronische Musik sich eigentlich nicht im Radio und in den Charts wiedergefunden, sondern wo Techno und all die anderen Arten eigentlich nur in den Clubs und auf Festivals stattfanden. Heiko Hoffmann schreibt als Chefredakteur des Magazins Groove über Techno und elektronische Subkultur. Kennt EDM, weil er das Standardwerk DJ Culture aktualisiert hat. Jetzt, in den letzten 5, 6 Jahren, hat sich wieder eine Form von elektronischer Musik herauskristallisiert, die extrem populär ist und die auch wieder in den Charts ist und wahrscheinlich sogar stärker in den Charts als je zuvor und mehr gehört als je zuvor. Aber die ganzen Leute heute, weil der Begriff so groß wird, verstehen auch was ganz anderes. Sie verstehen Deep House darunter. Diese junge Generation, da sagen ja viele, Felix Jähn und Robin Schulz, das ist auch EDM. Aber das ist für mich, das ist so Pop House. Gute News, die anderen können 5 Minuten überziehen, das heißt, wir haben jetzt wieder Zeit gewonnen. Verkürze ich mein Set zwar ein bisschen, das ist dann schade für die Gäste, aber können wir es leider nicht ändern, wenn uns keiner abholt. Passiert das öfter? Nee, ehrlich gesagt passiert das sehr selten. Normalerweise ist das gut organisiert, aber jetzt mit dem Schall. Das fällt ja auf mich zurück. Na, die Leute sind nur Felix. Nee, die geht. Felix das ist fängt später Felix, an. Das ist Quatsch. Felix, das ist totaler Quatsch. Ist totaler Bullshit. Bei diesem Wetter ist alles ein bisschen jetzt strange. Da fällst du auf keinen zurück. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Guck mal, da hat mir der alte Hase hier noch einen Tipp ganz, gegeben. Ganz entspannt. Alles gut. Das fällt nicht auf dich zurück. Nee, alles gut. Schon. Alles gut. Viel Spaß. Ich muss jetzt dann los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Tschüss. Danke dir. Heißt also, loslaufen durch den Festivalmatch. Haben wir auch alle weiße Schuhe an, ja? Ja, das ist scheiße. Eigentlich müsstest du das hier auch Video dokumentieren, damit du das hier drauf hast. Aber du bist doch der Filmer. Ja, das stimmt. Locations hier, die ist gerade nicht so dolle. Es gibt zwischen diesen Underground-DJs, die aus einer bestimmten Tradition kommen und den sehr populären EDM-Sachen eigentlich kaum Berührungspunkte. Das heißt, die Orte, an denen die Sachen aufgeführt werden, sind völlig unterschiedliche Orte. Wie zu der Musik getanzt wird, ist völlig unterschiedlich. Für Heiko Hoffmann von der Groove kann es einen Underground-DJ nur geben, wenn es auch einen Mainstream-DJ gibt. Also DJs, die EDM und Deep House auflegen. Damit bezeichne ich eigentlich Leute, die eher von der Tradition von DJs kommt, wie sie vielleicht seit Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre gibt. Leute, die aus dem Club kommen und wahrscheinlich erstmal als Warm-up-DJ gearbeitet haben, sich dann im Publikum erspielt haben, wahrscheinlich in ihrem eigenen Club, dann zur Hauptzeit gebucht worden sind und dann auch angefangen haben zu reisen und von anderen Clubs innerhalb ihres Landes und dann auch international gebucht zu werden. Das Festival-Intro. Das ist jetzt quasi mit den Marimba-Tönen aus Ain't Nobody und das baut sich jetzt immer schneller auf. Und genau, wenn dann der finale Marimba-Schlag kommt, dann geht Felix quasi hinter der Bühne hoch und zeigt sich. Snapchat, ja genau. Er animiert dann die Crowd und sagt auf drei alle Hände hoch. Das macht er eigentlich bei jedem Gig. Ja, das war bei Chicago irgendwo. Michael Mayer. In eins von diesen großen EDM-Festivals. Mit Betreiber des Kölner Labels Kompakt, das seit über 20 Jahren die Underground Minimal Techno-Fahne hochhält. Er legt 10-mal im Monat weltweit auf. Aber eher selten auf EDM-Festivals. Ein Tourplan rein, deswegen haben wir gesagt, okay, ich spiele da mal. Die hatten auch es gab drei Bühnen. Zwei Bühnen mit dem üblichen EDM-Trance, Throw Your Fucking Hands in the Air. DJs, die Leute anbrüllen. Und dann gab es die Underground Garden Stage mit einem ziemlich feinen Line-Up eigentlich, aber es war halt tatsächlich so, dass da waren irgendwie insgesamt vielleicht 30.000 Leute und vor unserer Bühne waren sage und schreibe 30 oder so und die haben sich einfach nur verlaufen, also die wollten nicht dahin. Leichter Job für Felix Jähn. Gerade musste ich sehr viel improvisieren, weil das Publikum anders war, als ich erwartet hatte. Also war sehr gemischt. Ich hatte das Gefühl, wenn ich melodische Sachen und Hits gespielt habe, hat sich die eine Hälfte total gefreut und die andere war super kritisch. Und wenn ich dann deepere Sachen gespielt hatte, in Anführungszeichen, waren dann die anderen auf einmal so die, oh, endlich kommt mal was Ordentliches und die anderen waren wieder gelangweilt. Das heißt, ich bin so total hin und her gesprungen irgendwie und habe dann immer die beobachtet und überlegt, okay, was mache ich als nächstes und dann schnell. Und dadurch hatte ich natürlich eine Menge zu tun. Zum Abschluss dann noch seinen EM-Song, den er mit Herbert Grönemeyer produziert hat. Jeder für jeden. Ein letztes Danke, tschüss und dann weiter. Flotter Schritt ab in den Golfcaddy hinter der Bühne. Dann zum schwarzen Mietwagen, ab zum nächsten Gig. Keine 4 Minuten nach der Show sitzt Felix Jähn im Auto. Damals haben wir halt in einem kleinen Keller bei einem Freund immer Frederik Schacks, halt 1994 geboren, genau wie Felix Jähn. Und da lief halt immer nur ein Album, Club Life Nummer 1, Tiesto. Frederik wohnt in Weeze, bei seinen Eltern. Früher wollte, glaube ich, jeder irgendwie Popstar oder Sänger werden. Und heutzutage will halt jeder DJ werden, weil DJ ist sozusagen der neue Star. Halt. Sein DJ-Name ist Freddy, geschrieben in Großbuchstaben F-R-D-Y. Meine Mom war am Anfang gar nicht begeistert davon. Ich musste die auch erst mal zeugen, aber mittlerweile ist die auch sehr hinterher, dass ich das auch alles so mache, wie ich das machen möchte. Also, bin ich so voll stolz. Ja, mein Mann ist mega stolz. Ich bin so stolz wie Otto inzwischen. Ja. Bernd Dix, Mitte 30, kommt auch aus Weeze und ist der Manager von Freddy. Freddy hat zum Beispiel jetzt auch die letzten 2 Jahre wirklich irre krass weiterentwickelt. Viel durch Selbstbeschäftigung mit den Sachen, viel aber auch durch Workshops. Aber das Zweite ist halt auch, um richtig durchstarten zu können, ist auch sehr viel Kontakte. Und Praktischerweise bin ich auch Veranstalter des Perukaville Festivals und jetzt zum Beispiel die Party mit Tiesto, die wir veranstalten, weil wir Tiesto auch auf dem Festival haben, dann ist natürlich klar, dass wir Freddy da auch mitnehmen als Support Act. Also ich bin auch auf jeden Fall aufgeregt, Tiesto zu sehen und ihn vielleicht auch mal zu treffen ganz kurz. Zumal er auf der Bühne wirklich Tiesto jetzt inzwischen ein wenig nachschlägt, würde ich sagen. Das ist halt was anderes, wenn man für sein Idol dann Vorgruppe spielt. Electronic Music in Europa gibt es ja schon Ewigkeiten. Oliver Kolecki legt eigentlich eher im Underground auf. Die Amis, die ein paar Jahrzehnte später erst aus ihrem Hip-Hop-Schlaf wieder aufwachen. Ist aber auch schon mal auf dem einen oder anderen EDM-Festival gelandet. Merken auf einmal, oh, da kommt was über den Ozean rübergeschwappt. Und dem müssen wir jetzt einen Namen geben. Das sind natürlich auch die große Konzert- und Major-Industrie für verantwortlich, die immer Sachen Namen geben müssen, um Sachen besser zu verkaufen zu können. Und die geben das halt dann EDM den Namen. So kam das dann letztendlich von Amerika so per Bumerang wieder zurück. Es ist aber auch ein holländisches Phänomen, findet Heiko Hoffmann von der Groove. Weil es da seit Jahrzehnten üblich ist, dass es große Veranstaltungen gibt, dass es sehr professionell ist und dass es nicht nur eine Clubszene gibt, sondern auch von Anfang der 90er Jahren, wo es riesige Gabba-Raves schon gab, bis dann in den späteren 90er Jahren mit großen Trance-Veranstaltungen, wo dann halt DJs wie Tiesto auch schon in Stadien gespielt haben. Und im Prinzip ist diese holländische Art von Dance-Kultur, die hat das eigentlich so ein bisschen, diese EDM-Kultur auch vorweggenommen. Aber die Amerikaner und der Medienkonzern SFX haben EDM letztlich groß gemacht, meint Oliver Kolecki. Da wurde der DJ noch mehr instrumentalisiert zum Rockstar hin. Da wird eine Person voll in den Vordergrund gestellt. In Ibiza oder auch in Las Vegas sind Plakate so hoch wie Häuser. Da ist nur die Fresse von dem EDM-DJ drauf. Da wird eine Person sehr zum Star gemacht, dass die Leute dann auch wirklich nur wegen ihm kommen und wegen diesen total überteuerten Eintrittspreisen kommen und das zahlen. Tickets für Festivals wie Electric Daisy Carnival in Las Vegas, das Tomorrowland in Belgien und das Perukaville Festival in Weeze kosten zwischen 130 und 300 Euro. Das hat mit meiner Arbeit nicht viel zu tun, also nur indirekt. Michael Mayer. Das ist eigentlich ein völlig anderer Markt. Die Berührungspunkte allerdings mit dieser Irrsinnsblase, die da entstanden ist, sind dann solche Dinge wie die Firma SFX, die Beatport gekauft hat und diverse andere respektierte Firmen in der Szene, die da nicht investiert haben, weil sie die Musik so dufte finden, sondern das sind Leute, die am Geld interessiert sind. Die haben gesehen, dass Techno mittlerweile wahrscheinlich Hip-Hop als umsatzstärkste Musik abgelöst hat. Anfang 2016 meldet die Firma SFX Insolvenz an. Wie es mit der Musikplattform Beatport weitergeht, ist unklar. Das ist ja nicht der einzige Download-Shop, den es gibt, aber mit Sicherheit der umsatzstärkste, der wichtigste, eben auch für die Künstler. Und wenn jetzt aufgrund diesen reinen Finanzspekulationsdingen irgendwie, wenn dann so ein Laden bankrott geht, dann ist es eine Katastrophe für die Szene. Nicht jeder kann sagen, ich habe vor Tiesto gespielt. Also es ist auf jeden Fall eine Ehre. Freddy legt noch vor Mitternacht im Kölner Club Bootshaus auf. Ja, am Anfang war nicht so voll, aber das war klar, wenn man als Erster auflegt. Nach und nach hat es sich dann gefüllt und dann habe ich auch angefangen, ein bisschen härter zu spielen. Und dann kamen die Leute auch ins Schwitzen und haben mitgemacht und gesprungen und Moshpits gestartet. Aber heute ist das Publikum auf jeden Fall feierwütig. Und lässt sich gern von Freddy in Stimmung bringen. Super voll, ne? Ja, mega. Um bereit zu sein für den Star des Abends, Tiesto. Aber über die Schulter schauen darf Freddy seinem Idol nicht. Er steht neben den anderen jubelnden Fans auf der Tanzfläche. Ich hätte mal ein bisschen über die Finger geguckt, um zu gucken, was er macht, was er genau macht. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auf dem Mixer zu spielen. Und die vier digitalen CD-Player zu bedienen, vor denen Tiesto steht. Das ist schon was anderes, wenn er dann so vor dir steht. Er macht nicht viel anders als andere, aber er macht es halt einfach schon so lange und ist auch ziemlich gut in dem, was er macht. Deswegen ist er auch so gefeiert. Das ist halt der Papa. I'm one of the older DJs. Back then it was already big. What is big in general, you know? Big is always relative. Ich bin einer der älteren DJs. Elektronische Musik war schon früher groß, aber das ist ja alles relativ. Tiesto. 1969 als Thijs Michiel Verwest in den Niederlanden geboren, heute im Privatjet zu Hause. Jahresumsatz angeblich 38 Millionen Dollar. I've always wanted to be a DJ because I love playing music for other people. Ich wollte immer DJ werden, weil ich es liebe, Musik für andere Leute zu spielen. So I knew from the beginning, this is what I want to do. But when I started, there's no way you could make any money with it. Aber als ich angefangen habe, konnte man damit kein Geld verdienen. Deshalb habe ich in einem Plattenladen gejobbt. So I just worked in a record store and sold records to other DJs. Er hat auch heute noch eine Garage voller Platten. So haben früher schließlich alle aufgelegt. Yeah, I started with vinyls, absolutely. I have over 10,000 records. I swept over in like 2003, when the first legendary pioneer CD player came out, where you could put in CDs, and it was a game changer. Klar habe ich mit Vinyl angefangen, aber 2003 bin ich umgestiegen aufs Digitale, als der legendäre Pioneer CD-Spieler rauskam. Heute hat man es als DJ leichter. Now it's easier for a DJ than ever before. I think, you know, it's still not easy to become a big DJ. Es ist nicht leicht, ein großer DJ zu werden, aber ein DJ zu sein, das ist nicht mehr so kompliziert, wenn man alle Tracks auf einer SD-Karte mitnehmen kann, alles online kaufen kann. Everything on the SD card. I think I have like 500 songs with me. Wie werde ich ein erfolgreicher EDM-DJ? 5 Tipps von DJ Natas, die eigentlich Nadja Brenneisen heißt und die das eigentlich nur mal zum Spaß ausprobieren wollte. Tipp 1. Hol dir Inspiration bei den Stars. Als wir noch keine Ahnung hatten, haben wir uns Tomorrowland-Sets von DJs angehört und uns dann die Tracks rausgeschrieben, die uns am besten gefallen haben. Dann haben wir die durch ein Programm durchlaufen lassen, wo wir geschaut haben, wie die Harmonien der Lieder sind, sodass da auch gar nichts schief gehen kann. Tipp 2. Zieh dir schnell die Basics rein. Rein technisch auflegen zu lernen ist relativ leicht und dann ist halt sehr viel mehr das ganze Bling-Bling rundherum, das eigentlich zählt. Tipp 3. Zeig dich in den Socials. Also sobald wir irgendwie mit berühmteren DJs aufgelegt haben, haben wir dann natürlich Fotos zusammen gemacht, das alles hochgeladen. Ja, einfach alle Kanäle genutzt, um auch irgendwie ein Klischee zu bedienen. Können wir jetzt am besten so machen, dass wir hier einfach so ein kleines Interview machen? Weil kurz vor der Show will der Felix seine Ruhe haben, dass er sich voll und ganz auf die Show konzentrieren kann. Auf die Show im Club, 8 Stunden nach dem Festival. Sein Manager Felix passt auf, dass alles klappt. Ich kümmere mich im Endeffekt während der Show um die Live-Effekte. Achte darauf, dass keiner großartig auf der Stage rumrennt, dass der Felix seine Ruhe hat, in Ruhe performen kann. Und kümmere mich eigentlich um alle Tätigkeiten außenrum, dass der Künstler davon geschützt ist. Nachdem an, wir gehen mal kurz talken. Achso, Niklas. Wir können auch hier bleiben. Was, lass kurz rüber gehen, alles entspannter. Okay. Ja. Wie war dein Tag? Gut, du hast ja einen Teil davon miterlebt. Und danach saßen wir sehr lange im Auto, du ja wahrscheinlich auch. Und dann habe ich nochmal kurz geduscht eben im Hotel und jetzt kann es losgehen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde und kaputt, aber man muss sich dann tatsächlich mobilisieren, weil es jetzt ja auch schon spät, 2 Uhr morgens, bin auch den ganzen Tag unterwegs, schon einmal gespielt, da. Das ist ja auch immer Power dann und jetzt könnte ich auch genauso gut ins Bett gehen, theoretisch vom Gemütszustand. Aber ich freue mich natürlich total und das ist wirklich immer so, sobald der erste Track läuft, dann geht das und dann ist auch wieder Adrenalin dann und danach werde ich wahrscheinlich dann richtig müde sein und dann gehe ich auch ganz schnell ins Hotel wahrscheinlich und dann ist aber alles gut. Bis es soweit ist, wartet Felix backstage und unterhält sich mit dem Clubbetreiber. Ich bin seit den letzten 1-2 Wochen einfach so ein bisschen müde, kaputt, leicht angeschlagen, so, weil es halt einfach so viel war. Ja. Und das schlaucht ja dann doch so ein bisschen. Und dann gestern Abend gespielt und heute und jetzt ist ja auch schon spät. Ja, vor allen Dingen, aber es wird ja nicht ruhiger. Nee. Im Juli, nee. August. Bei mir geht es auch direkt halt vor allen Dingen, ich fliege aber schon morgens um 10, also ich habe so 4 Stunden Schlaf heute. Oh, sag mal ganz schnell, ich muss einmal kurz auf die Toilette hier vorne. Und dann wir haben eine eigene, wir haben eine neue gebaut, nur für die DJs. Die Gerüchte halten sich ja hartnäckig, dass diese ganzen Sets eben so vorprogrammiert sind, dass die tun so, als würden sie ein Knöpfchen drehen, aber eigentlich ist das ein toter Kanal. I press the button. Yeah. I also have headphones. Bei Felix Jehn sieht das nicht so aus. USB-Sticks und SD-Karten sind eben nicht so sichtbar wie Schallplatten. Trotzdem ist es ein oft parodiertes EDM-DJ-Klischee. I am so rich. Yeah. Letzte Vorbereitung noch? Ja, alles gut. Ich glaube, wir sind jetzt ja soweit, ne? 5 Minuten, 6 Minuten. Chris, you ready? Ready to fucking go. We all hit play. Das ist nichts Neues. Wir alle drücken auf die Play-Taste. Das ist nichts Neues. Bei den EDM-Live-Auftritten geht's doch gar nicht ums Auftreten. Man braucht da kein Talent für. Nee, wirklich nicht. Auch wenn mich jetzt die komplette Welt der EDM-Knöpfchendrücker hassen wird, sag ich euch, jeder, aber auch wirklich jeder, kann nach einem einstündigen Crashkurs das machen, was ich bei einem Deadmau5-Konzert mache. Ohne jetzt Namen zu nennen. Das, was die da auf den EDM-Bühnen machen, kann doch jeder, der es irgendwie schafft, 2 Beats ineinander zu mixen. Für diesen Blog-Eintrag gab es für den kanadischen DJ dead5 einen Shitstorm. Die drücken nicht nur auf Play. Also das, was die da teilweise zaubern, ist halt ein eigenes Musikinstrument, was sie da nutzen. Findet Bernd Dix, der Manager von Freddy. 4 CD-Player gleichzeitig, die alle verlinkt sind miteinander. Das heißt, du hast auf dem USB-Stick hast du natürlich eine riesenlange Liste von Tracks, teilweise Mashups. Das heißt also, du hast Sachen vorbereitet, damit sie anders klingen, damit sie geiler klingen. Also da steckt unheimlich viel Leidenschaft und auch Kreativität oft in den Sets drin, die man oftmals verkennt, weil man halt eben denkt, ach ja, DJs, die legen nur Platten auf. Gott, ich habe eine ganze Musiklibrary, da sind 500 bis 1000 oder so drauf, alle nach Tonart sortiert. Und dann habe ich natürlich aber auch Playlisten so mit meinen Favoriten und das, was ich aktuell oft spiele. Weil es ist ja auch klar, wenn ich an einem Wochenende 3 Sets spiele, sind nicht alle komplett unterschiedlich. Das würde ja gar keinen Sinn machen, sondern es sind natürlich immer meine dabei. Es gibt ein Grundgerüst vor, dann gibt es ein paar absolute Lieblingslieder gerade und welche, die gut funktionieren. Die spiele ich dann natürlich auch in jedem Set und dann variiere ich aber dazwischen immer ein bisschen. Du kannst es vergleichen mit, das eine ist eine Akustikgitarre und das andere ist eine E-Gitarre. Schallplattenspieler versus digitales Setup mit 4 CD-Spielern, inklusive Tonart und Tempoanzeige. Bei der E-Gitarre kannst du Verzerrer und Ähnliches dran schrauben, bei der Akustikgitarre, gut, wenn du eine elektrifizierte hast, dann schon, aber in der Regel erstmal nicht. Also ich eröffne sozusagen das Festival, also ich bin schon ziemlich aufgeregt, ja. Das Perucaville Festival in Weeze, das Freddys Manager Bernd Dix mit anderen seit 2015 veranstaltet. Dieses neue Dance wird fast ausschließlich auf diesen Festivals gelebt. Diese Showkonzepte, die international in den letzten Jahren total nach vorne gegangen sind, die gab es bis jetzt in Deutschland nicht. 50.000 Besucher, aufwendige Bühnen, Disney-Parallelwelt, Nebel, Feuer. Wir waren die Ersten, glaube ich, in Deutschland, damit jetzt mal so wirklich ganz nach vorne gegangen sind und gesagt haben, okay, wir stellen nicht nur die Künstler und das Line-Up in den Vordergrund, sondern bauen wirklich aus diesem Festivalort eine richtige Stadt. Mit dabei waren 2016 unter anderem Tiesto, Felix Jähn, Steve Aoki und Freddy. Ich werde gleich mal Richtung Bühne gehen und dann werde ich da warten, bis ich dann reingerufen werde oder bis der Stage Manager sagt, ja, ich kann loslegen. Wenn er sagt, ich kann hochgehen, dann richte ich mir alles ein, stecke meine USB-Sticks in die Player rein, suche die ersten paar Checks raus und dann lege ich los. Yo, what's up, Perucaville? My name is Freddy. How you guys feeling out there? Was mich auch fasziniert, ist, wenn ich auf eins dieser Festivals gehe, ist einfach die wahnsinnige Energie, die da herrscht. Heiko Hoffmann, der Musikjournalist. Dass halt einfach innerhalb von einer kurzen Zeit es darum geht, so viel Energie wie möglich zu erzeugen. Und ich glaube, dass das auf so einem EDM-Festival besser funktioniert als bei jedem Rockkonzert. Manager Bernd. War geil, oder? Ja. Alter. Stolz für Otto. Doch. Es ist egal, wie groß oder klein die Bühne ist, der ist immer 110% volle Power und das ist so cool. Ich freue mich immer so, das zu sehen. Doch, echt. Unschuldig. Du musst nach draußen ein bisschen Leute. Ja, ich weiß. Marc ist gerade da. So was geht, wir sind beim Perucaville. Felix Jähn tritt auch gleich auf und meldet sich kurz vorher noch über Snapchat bei seinen Fans. 16 Uhr mega früh hier. Ich habe letztes Jahr auch so früh gespielt, weil ich heute Abend noch weiterfliege. Ich spiele nachher im Stadion in Polen vor Avicii, was natürlich mega krass wird. Aber jetzt freue ich mich erstmal hier zu sein. Wir sind gerade angekommen. Letztes Mal war es der Hammer. Ich freue mich jetzt gleich rauszugehen. Und ja, ich snappe dann ja eh wieder, wenn ich auf der Bühne bin. Bis gleich. Felix Jahn. Ich mag den einfach, wie der spielt. Eher wie er auflegt. Ich finde zum Beispiel jetzt Felix Jahn, davon bin ich ehrlich gesagt heute ein bisschen enttäuscht. Ich finde, der macht keine Stimmung da drin. Der hat doch voll die Party gemacht. Felix Jahn geht mehr in die Richtung Charles. Der sieht auch noch schön aus. Und der ist halt der Kracher, ne? Es geht gar nicht darum, ein gutes Musikstück einzeln zu spielen, was möglichst viele Leute wiedererkennen, sondern ein ganzes Set ist eigentlich so angelegt, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viel passiert. Heiko Hoffmann. Vor allen Dingen dann noch unterstützt von LED-Wänden und Pyro-Effekten. Ist das ja alles so professionalisiert und perfektioniert worden in den letzten Jahren, dass ja, wenn man halt so ein 60-minütiges Set zum Beispiel hat, dass da eine Energie rüberkommt, die so bei keinem Rockkonzert stattfindet. Der ist so geil. So eine Show hier abgerissen, das kann man sich nicht vorstellen. Steve Aoki ist einer der größten EDM-Festival-DJ-Stars überhaupt. Der rasiert alles. Wirklich in die Fresse. 1977 geboren, japanischer Vater, in Kalifornien aufgewachsen. Ich liebe irgendwie dem seine langen Haare. Eigenes Musiklabel, Modelabel. Der kommt halt immer nur auf Festivals raus. Hat 2015 197 Shows gespielt. Der hat da ordentlich verteilt und immer eine Fresse gegeben. Also wenn der Beat droppt, da sind alle abgegangen in der Menge. Ich würde gerne meine Torte von Steve Aoki ins Gesicht bekommen. Eins der Markenzeichen von Aoki. Während seiner Show einem Fan eine Sahnetorte ins Gesicht schmeißt. Weil da kann man sagen, man hat eine Torte von Steve Aoki ins Gesicht gekriegt, ne? Steve Aoki. Geilste Sau ever. Ich habe eine Show mit ihm gespielt. Sigala, britischer DJ auf dem Weg zum großen Erfolg. Die Leute sind echt durchgedreht. Das war, als würdest du ein altes Video der Beatles sehen, in dem die Fans völlig den Verstand verlieren. Also das ist dann sozusagen der Teil, wo man halt ein bisschen Stimmung aufbaut, ein bisschen Spannung aufbaut. Nennt man auch Build-up. Ganz englisch schön. Und dann gibt es natürlich den Drop. Ey, wann kommt der Drop? Wann geht's denn endlich los? Ja, wann kommt der Beat endlich? Wann kommt der denn? Also ich finde zum Beispiel geil, wenn jemand so einen Drop so richtig lange hochzieht. Das ist, wenn er abgeht, dann ist der Drop wirklich in die Fresse. Und wenn er dann reinhaut und dann alle richtig ausrasten, das ist das Allergeilste. Viele machen das echt ziemlich oft. Das ist halt nicht so... Wann kommt der Beat endlich? Genau, du gehst halt die ganze Zeit ab so, und dann kommt ein Drop nach dem anderen und denkst irgendwann, ja komm, zieh den erstmal lieber ein bisschen hoch, so, bevor du wirklich, sag ich mal, den Drop rausbringst. Es ist ja nur noch ein riesiger Climax, ne? An findet dagegen Shumi Okinawa, Underground-DJ aus Köln. Auch Westbam tut sich schwer mit dem Dauerdrop. Da haben wir schon früher Späße drüber gemacht, so nach dem Motto, die Leute brauchen schon so Armstützen, weil sie einfach die Arme die ganze Zeit nicht mehr unternehmen. Ja? Es ist ein permanentes Glücks-Rave-Signal. Ja, es gibt so Samples, die benutzen DJs gerne in ihren Sets, wie zum Beispiel Put your fucking hands up! Oder Put your hands up. Es wird eigentlich so alle 5 Minuten nach Hände hoch gefragt. Ich muss aber zugeben, ich mach's selber auch. Ich finde halt, Musik braucht auch irgendwie einen Aufbau. Und wenn du alle 30 Sekunden einen Drop machst, dann ist es halt nur für Erlebnisse. Das ist wie ein Spaßbad. Franz Zimmer aus Berlin, der als alle Farben Musik produziert und auflegt. Also da geht es halt nicht mehr ums Schwimmen. Es geht gar nicht darum, die Nacht durchzutanzen oder ein DJ-Set für die ganze Nacht über aufzubauen. Da geht es nur noch um tolle Rutschen. Und das ist halt eine völlig andere Erfahrung von elektronischer Musik, als ich aufgewachsen bin. Weil Heiko Hoffmann vor allem den Underground kennt, ins Berghain geht und Techno und House im Stile der 90er Jahre hört. Es geht halt darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Spaß zu haben. Auch Oliver Kolecki ist kritisch. Da vorne ist ein Typ, der gar nicht wirklich auflegt. Er hebt die Hand, ist ein Superstar, alle heben die Hand. Es wird total viel mit Pyrotechnik und sonst ein Brimborium gearbeitet, um die Leute die ganze Zeit auf 180 zu halten. Es gibt kaum eine Dynamik und die Ohren oder der Kopf ist auch nach wenigen Stunden so vollgestopft, dass es kein Zufall ist, dass auf so einem Festival wie dem Electric Daisy Carnival, das das größte EDM-Festival in den USA ist, gar nicht die Nacht durchgetanzt wird, sondern die Veranstaltung geht halt von 11 Uhr vormittags bis 23 Uhr abends. Dann gehen die Leute nach Hause. In 2003, I did a Tiesto in concert show. Tiesto. In der Arena in Holland for 25.000 people. 2003 habe ich eine Show vor 25.000 Leuten gemacht. I played for 9 hours. 9 Stunden lang. But I only played like around 80 records. Aber ich habe nur 80 Tracks so gespielt. A record back then was like, took like da hat ein Track noch 8 oder 10 Minuten gedauert. And now I can play 80 records. Heute spiele ich 80 Tracks in 2 Stunden, weil man jeden Track nur noch 2 oder 3 Minuten anspielt. It's a very big difference. Die Entwicklung des DJs ist, alles wird extrem schneller. So the evolution of the DJ is like everything became a lot quicker. Früher war das so ein Moment, ein, zwei Mal am Abend, wo so die totale Euphorie da war. Und das kannst du heute auch noch in Läden, die quasi in dieser Tradition der 90er noch stehen, wie Berghain oder so, da ist es auch heute noch so. Und dagegen ist eben sozusagen dieses andere Ding, dass die Leute sagen, ja, ich will das wie ein Konzert haben und ich will diesen einen Moment, wo der Club so durchdreht, den möchte ich einfach als Dauerzustand halten. Felix Jehn meldet sich bei seinen Fans aus dem Privatchat, kurz nach seinem Perukaville-Auftritt. It was insane. Great vibes on our way to Poland now supporting Avicii tonight at a stadium show. Gotta be insane. Geht los? Take off. Geht los? Nachher heißt es auch. Steve Aoki oder wer auch immer. Die Großen, die fliegen ja nur noch durch die Gegend. Die haben ja für den Sommer komplett einen Privatjet. Die sehen ja ihr Zuhause gar nicht mehr. You know why? Wisst ihr warum? Steve Aoki. Because it's cool. Weil es cool it's crazy. Ist. So it's wie, like, yeah, we did it. Wir sind like, in einem Privatjet. Das ist sonst nur für Superreiche. Also drehen wir dann einen Privatjet immer voll ab. Flying a private jet is amazing. It's like a, in einem Privatjet zu fliegen ist absolute Freiheit. Tiesto. Du bist in einer Stunde da und dann kannst du überall hinfliegen, egal wohin. Ist das tollste Gefühl überhaupt. Keine Frage. Ein Headliner ist schnell sechsstellig. Warum bekommen die denn 200.000 Euro dafür, dass der Typ sich 2 Stunden hinstellt und nicht mal auflegt? Ey, sorry. Wer wirklich 200.000 Euro für einen Auftritt bekommt, weiß keiner. Denn über Geld spricht man nicht. Oliver Kolecki? Ja gut, also meine Gage werde ich jetzt nicht sagen. Aber also es ist einfach bekannt, was die Spitzenverdiener irgendwie mittlerweile so kriegen. Es gibt ja auch die jährliche Forbes-Liste. Electronic Cash Kings 2016. Die bestbezahlten DJs der Welt. Veröffentlicht vom Wirtschaftsmagazin Forbes. Zwar versucht man dort, alle Einnahmequellen der Stars zu berücksichtigen, aber am Ende bleiben es unbestätigte Schätzwerte. Platz 5. Steve Aoki aus den USA. 23,5 Millionen Dollar im Jahr. Der Grund, warum das vielleicht noch Diskussionsgegenstand ist, stärker als bei Pop- oder Rock-Acts, ist, weil es zum einen ungewöhnlicher ist, weil sich das halt erst entwickelt hat und zu dem, was ein DJ vor 10 Jahren bekommen hat, einfach viel höher ist, die Gagen. Feste DJ-Gagen gibt es nicht. Wie viel pro Show gezahlt wird, kann von sehr vielem abhängen. Ist der Gig am Wochenende oder unter der Woche? Ist es ein Festival oder ein Club? Ist es Sommer oder Winter? Platz 4. Zed, geboren in Russland, aufgewachsen in Deutschland. 24,5 Millionen Dollar im Jahr. Was bei diesen 25.000 Euro Gage oder mehr natürlich halt, was man halt nie vergessen darf, das ist halt eine ganze Firma, die da dran hängt. Der Typ kriegt ja nicht 25.000 Euro in die Hand gedrückt. Management und alle, die mit, vor oder unter ihm arbeiten, kassieren auch mit ab. Platz 3. David Guetta aus Frankreich. 28 Millionen Dollar. Und das hat natürlich damit zu tun, immer noch mit dem Ruf des DJs. Der macht ja eigentlich nichts anderes, als die Platten von anderen Leuten zu spielen und steht da alleine. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, und auch warum im Underground-Bereich die Gagen so stark angestiegen sind, ist, dass die Musik heute auf der ganzen Welt viel populärer geworden ist. Platz 2. Tiesto aus den Niederlanden. 38 Millionen Dollar. Mehr kriegen ja immer nur die ganz oben an der Spitze. Die halt auch garantieren, dass sie den Laden einfach voll machen. Ne? Mit den Gagen ist es ja eigentlich ganz einfach. Die DJs bekommen die Gage, die die Veranstalter hoffen, wieder einzuspielen. Platz 1. Calvin Harris aus Schottland. 63 Millionen Dollar. Also fast doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in der Liste der bestverdienenden DJs, aber immer noch 100 Millionen Dollar weniger als seine Ex, Taylor Swift. Wer will das nicht? Ja, man steht vor den zigtausend Leuten, wenn das mal so mal passieren sollte. Andreas aus Köln, Anfang 20, will es auch. Himmeln dich an, die schreien deinen Namen. Dafür nimmt Andreas alle zwei Wochen Unterricht. Okay, dann hat man den Equalizer vor. In einem kleinen Raum, in dessen Mitte ein großer weißer Tisch mit verschiedenen DJ-Playern, einem Mischpult und großen Boxen steht. Okay, Wasser. Auf alle Fälle viel zu schnell, ne? Richtig. Was wir sogar mit unseren Schülern auch so machen, bei vielen moderneren Geräten ist ja so, auch wie man jetzt sieht, leider nicht im Radio sieht, dass überall Geschwindigkeiten angezeigt werden. Das heißt, wenn ich mit meinen Leuten sehr seriös trainiere, wird das abgeklickt. Weil ich bringe den Leuten nicht bei, guck mal, da steht die Zahl, da steht die Zahl, ich stelle das mal gleich ein. Das können die draußen alleine machen. Dafür braucht man mich nicht. Okay, Filter aktivieren. Und am besten sind immer die Übergänge, die man gar nicht großartig merkt. Okay, ja, in der Regel fange ich dann mit einer Kickdrum an. Die Kickdrum ist so eigentlich das Wichtigste, was es in einem Dance-Track gibt. Freddy hat sich das Auflegen und Produzieren selbst beigebracht. Darüber packe ich dann eine Snare vielleicht. Er sitzt in seinem Studio, im Dachboden, direkt über der Garage seiner Eltern. Auch vielleicht noch irgendwelche Claps dazu. Gerade arbeitet Freddy an einem Remix. Im Prinzip von dem Original habe ich nur noch den Gesang übernommen. Dazu eine Bassgitarre. Und dazu gab es dann Vocals. Den Rest habe ich komplett neu gemacht, glaube ich. Ja, so, dann habe ich gedacht, so, okay, da gab es dann halt eine Melodie zu, aber ich wollte eine andere Melodie machen. Das war die hier. Das habe ich dann einfach da mal draufgelegt und so hört sich das dann zusammen an. Aber im Prinzip geht es ja eigentlich ums DJing, aber das ist in den letzten paar Jahren so in den Hintergrund gerückt, das ist halt gar nicht mehr das DJing. Ist, ja, also es geht wirklich so, ja, wer produziert halt gute Lieder? DJs sind ja nicht nur einfach Plattenaufleger, die einfach einen Stick oder eine CD irgendwo einlegen, sondern sie sind ja in der Regel auch Produzenten und sie sind halt Stars. Ja, dadurch unterscheidet sich es im Endeffekt, ob man den nächsten Schritt schafft über die Releases. Felix Jähn, Tiesto, David Guetta, Steve Aoki, Freddy, Zedd produzieren alle eigene Tracks. Wie fast jeder erfolgreiche EDM- und Deep House DJ. Ich finde das total faszinierend. Heiko Hoffmann. Weil auf einmal, also ich hatte ja gesagt, dass es 10, 15 Jahre lang so Dance-Musik eigentlich kaum im Mainstream gab oder dass es amerikanische R&B-Stars gibt, die eine komplette Dance-Produktion haben oder dass es Produzenten gibt wie David Guetta, die als Produzenten unter ihrem eigenen Namen so erfolgreich waren. Das gab es ja vorher gar nicht. Vorher musste man halt als Produzent sich immer mit einem Sänger oder so zusammentun und es war sehr selten, dass man halt auch unter einem eigenen Namen diesen Erfolg haben kann. Und das ist ja nur möglich dadurch, dass es eine jahrzehntelange Vorarbeit gab. Anders als sonst im Popgeschäft, da ist der Produzent eigentlich nur im Studio, arbeitet an den Songs, prägt den Sound. So wie Phil Spector damals in den 60ern. Aber der stand nie selbst auf der Bühne. Ich habe auch schon für andere geschrieben und produziert. Felix Jähn. Ah, kann ich nicht so viel verraten. Ja, vielleicht ist auch schon draußen, man weiß es nicht. Du bist ein aufstrebender DJ? Immer auf Fotoshootings unterwegs, Interviews geben, dein Manager und Agent lassen dich nicht schlafen und du fliegst die ganze Zeit um die Welt und findest einfach keine Zeit, um Tracks zu produzieren? EDM Ghost Producer hat eine Lösung. EDM Ghost Producer. Ich selber produziere auch. Freddy. Ich darf aber nicht sagen, für wen. Aus Vize. Das ist halt noch ein weiteres Einkommen. Die Leute kommen auf mich zu und fragen mich halt oder haben vielleicht auch schon eine Idee, haben eine bestimmte Vorstellung, weil sie gerade selber es nicht schaffen oder es halt gar nicht erst können. Also es passiert auch schon. Also es gibt halt auch DJs, die legen nur auf und lassen Tracks von anderen Leuten produzieren. Popstars wie Madonna, Beyoncé, Justin Bieber schreiben ihre Songs auch nicht selbst oder alleine, sondern gemeinsam mit über 10 anderen. Also ich habe dann kein reines Gewissen, wenn ich Tracks von anderen Leuten produzieren lasse. Gestört hat das nie wen. Man munkelt bei Dimitri Vegas und Like Mike, aber ich bin mir auch nicht sicher. Also vielleicht sind es auch nur ein paar Lieder, die ghost-produced wurden von anderen. Also offen darüber gesprochen wird nicht so sehr, aber wenn von heute auf morgen dann irgendwie so ein Track rauskommt, der jetzt der Überhit ist und du hast vorher nur Scheiße produziert, dann ist da irgendwie was Falsches dran. Wie werde ich ein erfolgreicher EDM-DJ? 5 Tipps von DJ Natas, die eigentlich Nadja Brenneisen heißt und die das eigentlich nur mal zum Spaß ausprobieren wollte. Tipp 4. Hau eigene Tracks raus. Wir haben zusammen mit absoluten Profi-Produzenten zusammengearbeitet. Wir haben natürlich gepostet, hey, wir sind jetzt hier im Studio und hey, wir machen jetzt diese Tracks und so. Und dann haben sich die Agenturen angefangen zu melden. Tipp 5. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Also wir haben das dann einfach ausprobiert. Also mein Manager hat das ausprobiert. Er hat dann halt immer höher gestapelt und die Leute haben dann auch immer höher bezahlt. Und ja, das ging relativ schnell. The fame that some DJs. Der Erfolg von einigen DJs ist wirklich unglaublich. Beziehungsweise der Erfolg von DJs, die eigene Tracks produzieren. So yeah, I think they have the ability to be popstars. They are and they aren't. DJs sind schon Popstars. Aber irgendwie auch nicht. Then they have a very short lifespan. Weil dann wären sie nur kurz so 3 bis 5 Jahre berühmt, wie Popstars eben. Aber DJs leben länger. DJs have a lot longer life. Früher wollte jeder in einer Band spielen, heute will jeder DJ werden. Dann ist, glaube ich, bei vielen auch das Bild von erfolgreichen DJs da und das ist sehr attraktiv, das nachzuahmen. Heiko Hoffmann. Als DJ, der, sagen wir mal, jeden Abend vor 1000 Leuten auflegt, hast du ein ungleich viel glamouröseres und luxuriöseres Arbeitsleben, als wenn du in der Band spielst, die vor 1000 Leuten im Konzert auftritt. Als Band musst du dir einen Tourbus teilen, verbringst den ganzen Tag mit Warten, entweder im Bus oder bei den Proben. Als DJ wirst du eigentlich schon, auch wenn du 500 Euro bekommst und im kleinen Club auflegst, fliegst du alleine, du wirst vom Flughafen, vom Fahrer abgeholt, wirst irgendwie in ein tolles Restaurant geführt, kommst im besten Falle zur Peakzeit in den Club, alle feiern dich und danach gehst du wieder nach Hause ins Bett und reist nur mit Handgepäck oder deinem USB-Stick um eine Kette rum. Das ist natürlich jetzt von außen betrachtet vermeintlich attraktiver, als in einer Band zu spielen. Meine Ziele sind erstmal bei größeren Labels wie Armada dann meine Tracks unterzubringen, ein bisschen noch bekannter zu werden, den Leuten halt auch noch Futter geben sozusagen. Ja, ich möchte halt mehr Tracks rausbringen jetzt in nächster Zeit. Freddy hat zwar schon ein Festival eröffnet, Radiointerviews gegeben und ist international aufgetreten, aber seine Karriere als DJ hat erst angefangen. Irgendwann vielleicht mal zu den Großen zu gehören, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das dauert ein paar Jahre, aber das ist schon so ein großes Ziel. Einfach rumzukommen, die Welt zu sehen, in verschiedene Länder zu reisen, auf verschiedenen Bühnen zu stehen und coole Leute zu treffen. Felix Jehn lebt bereits ein DJ-Popstar-Leben. Ja, ist tatsächlich schon anstrengend, weil man auch immer da sein muss und immer wach sein muss. Man kann nicht einfach mal sitzen, sondern man gibt dann jetzt auch Interviews, man macht Selfies, man versucht immer zu allen nett zu sein, damit sonst reden die halt hinterher doof. Und man hat den Auftritt auf der Bühne, muss man natürlich total präsent sein und das ist auch ganz viel Adrenalin und man gibt da auch unglaublich viel Energie raus und dann ins Auto und dann das Ganze nochmal zu mobilisieren. Also, und dann Fotoshootings, Videodrehs, ins Studio gehen, wieder kreativ sein, all das. Natürlich ist das anstrengend und nicht immer nur irgendwie Highlife. Aber es ist meine Leidenschaft und mein Hobby und das habe ich zum Beruf gemacht und deswegen ist das alles okay so. Auch bei ihm soll alles noch ein bisschen größer und mehr werden. Die Pläne sind, fleißig weiter neue Musik rauszubringen und jetzt ist das nächste, wird dann wieder eine eigene Single, die wir gerade vorbereiten. Und ansonsten geht es natürlich darum, immer weiterzumachen, also mich einfach als weltweiter Künstler zu etablieren, Amerika weiter zu bespielen, auch mal noch in Märkte zu gehen, in denen ich noch nicht war und ja, einfach immer weiter Musik machen. You know it's funny because I often compare Social Media, von DJs to Popstars. Ich vergleiche ganz oft die Social Media Kanäle von DJs und Popstars. Felix Delart, der als Lost Frequencies mit dem Song Are You With Me in den Charts war. People say DJs are the new rockstars and stuff like that. But when you check the socials of viele Leute Calvin sagen, DJs sind die neuen Rockstars, aber guckt euch mal die Fanseiten von Calvin Harris oder David Guetta an, also die richtig dicken DJ-Stars. Die haben höchstens 10 Millionen Follower auf Instagram. Und dann guckt euch die Seiten von Selena Gomez oder Justin Bieber an oder von der Ex-Freundin von Calvin Harris. Wie heißt die nochmal? Taylor Swift. Die haben verrückte Zahlen. Also DJs sind vielleicht die neuen Popstars, aber in einer sehr entspannten Art und Weise. Ich glaube schon, dass da gewisse Parallelen sind. Ich glaube nicht, dass jetzt wirklich jeder ein Rockstar oder Popstar ist. Matthias Richter aus Detmold ist als Tujamo erfolgreich geworden. Mit einem Track, den er mit Steve Aoki gemacht hat. Ich bin auch mehr so mit Bands aufgewachsen und dachte so, wow, die und die Band willst du mal sehen. Dass man selber jetzt irgendwo in so einer Position ist, dass Leute einen morgens beim Bäcker ansprechen und sagen, hey, können wir nicht mal ein Foto machen, ich kenne dich, was weiß ich, aus dem Radio, aus dem Fernsehen, von irgendwelchen Festivals. Das zeigt einem schon, dass da eine gewisse Veränderung stattgefunden hat. Von daher, teilweise ist es so, ja. Teilweise wird es ein bisschen übertrieben, aber teilweise ist es tatsächlich echt wahr. If a big pop or a rock band would tour every year and come every year to your city and play, it would not be great. Wenn eine Rockband zum Beispiel jedes Jahr touren würde und jedes Jahr in deine Stadt kommen würde, Tiesto, wäre das langweilig. Inzwischen seit Jahren unterwegs. Aber DJs kann man sich immer wieder anschauen. But with DJs, because you always have new music. Weil sie immer neue Musik dabei haben. She never man nie weiß, was sie spielen werden. It's always exciting. You never know what he's gonna play. Ja, die Künstler sind halt Weltstars. Ich glaube schon, dass das ein Stück weit so ist, weil die elektronische Musik natürlich einfach total gehypt ist und so ein Riesentrend ist. Früher haben sich ja im 10-Jahres-Rhythmus die Jugendbewegungen abgewechselt. Mittlerweile scheint es halt so, als wären wir mit der Dance-Kultur bei dem Idealzustand angekommen, was die Unterhaltungsbranche anbelangt. Irgendwie ist es, glaube ich, gerade einfach die Zeit der modernen Dance-Musik. Ich weiß nicht, ob es irgendwann auch wieder zurückgeht, dass mehr Bands erfolgreich sind oder Hip-Hop, R&B wieder zurückkommt, kann natürlich auch passieren. Man kann sich nicht vorstellen, was danach kommen sollte. Also es ist das perfekte Entertainment scheinbar. DJ Killed the Popstar. Von Ina Plodroch und Simon Kampanz. Mit Felix Jähn, Michael Mayer, Tiesto, Westbam und vielen anderen. Es sprachen Bettina Kurt, Guido Lamprecht, Martin Bross, Silke Linderhaus, Florian Seigerschmidt und Lars Schmidtke. Technische Realisation Matthias Fischenich, Dirk Hülsenbusch, Simon Kampanz, Jeanette Wirz-Fabian und Peter Hamacher. Regieassistenz Anne Kremer. Regie Simon Kampanz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016. Redaktion Nathalie Schallis. Das war unser Hörspiel hier in WDR 3. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten und informiert gefühlt. Falls Sie vielleicht ein bisschen zu spät eingeschaltet haben sollten, dann können Sie das Stück nochmal bei uns im Hörspielspeicher nachhören oder komplett runterladen, wie Sie wollen. Die Adresse ist hörspiel.wdr.de. Und das war es auch von meiner Seite. Einen schönen Sonntagabend noch, wünscht Dominik Josic.